gelernt hab, wer ich wirklich bin. Mein Vogel wilde Zeit war fast vorbei, vorbei. Aus meinem Landl wollte ich raus, in die große Welt hinaus. An Himmel wollte ich sehen und Menschen spüren. Doch wo ich hin wollte, war sie heut noch nicht. Ich wollte keinen Mensch mehr sehen, in mir war der Ofen aus. Ich hab mir geschworen, mir kommt kein Weib mehr in mein Haus. Die Freunde haben gemeint, jetzt bockt das nimmer mehr. Doch wie's der Teufel will, mit seinem Leben spielt, da kommst du daher. Engel, flieg mal nicht davon. Engel, bleib ein bisschen nur da. Engel, ich mag dich. Engel, ich mag dich. Engel, flieg mal nicht davon. Engel, tu mir das nicht an. Engel, ich mag dich. Und Engel, ich brauch dich. Wie ein Gewitter einplatzt, du hast halt auch schön an meinen Regenbogen rumkratzt. Doch Spitz und Donner gehen bei uns wohl nie vorbei. Auf den alten Trick, mein Kaffee bist du nicht gefallen. Doch heut war's ich, du hast's auch wollen. Die Nacht vergiss sie in mein Leben. War's eine harte Zeit, doch ich hab's noch nie bereut. Und langweilig wird's bei uns wohl niemals werden. Wir raffen bis zur Stund, jeden Tag noch wie der Hund. Und wenn's der Teufel will, mit seinem blöden Spiel, nur bis in ihn. Engel, flieg mal nicht davon. Engel, bleib ein bisschen nur da. Engel, ich mag dich. Engel, ich mag dich. Engel, flieg mal nicht davon. Engel, tu mir das nicht an. Engel, ich mag dich. Und Engel, ich brauch dich.